Die Zeit geht dahin, schnell dreht sich die Welt. Der Wirbel des Lebens ist, was mir gefällt. Ich seh nie den Tag, nur die Lichter der Nacht. Ich bin überall, wo man trinkt, wo man lacht. Bin niemals allein, bin nirgends zu Haus. Der Tanz geht weiter, Tag ein und Tag aus. Nur manchmal verschwindet die Wirklichkeit und ich sehe ein Bild aus anderer Zeit. Ah, der Apfelbaum, zarter weißer Traum, der Erinnerung, sanfte Sommerluft, milde Blütenduft über Zeit und Raum in der Dämmerung. Die Welt war jung. Ah, der Apfelbaum, zarter weißer Traum, der Erinnerung, ferner Glockenklang. Die Amsel sang in der Dämmerung, wo die Schaukel schwang und die Welt war jung.